Meine Damen und Herren, den Worten zum 80. Geburtstag des Philosophen Ernst Bloch, die ich Ihnen vortragen werde, ist ein Motto vorangestellt. Ich möchte es Ihnen nicht verschweigen. Es stammt von Friedrich Stolze, dem Frankfurter Dialektdichter aus dem 19. Jahrhundert, und lautet: Ui, habe ich gesagt. Stolze legt den Satz einem Knaben in den Mund. Wenn ich versuchen soll, Ihnen etwas von der frühen Erfahrung mitzuteilen, die ich an Ernst Bloch machte und von der all meine spätere seiner Schriften und seiner Person abhängt, so könnte ich kaum etwas Präziseres finden. Das Kind bricht in ein bewunderndes Staunen aus, dem etwas fassungslos Geblendetes innewohnt, wie es von Jahrmärkten vertraut ist, dem unerschöpflichen Vorrat, an dem Blochs Utopie sich nährt. So staunt man nur über das, was etwas vom Schein hat, weil die vernünftige Ordnung der Welt in ihrer Unvernunft dem wirklich zu sein noch nicht gestattet, worüber wahrhaft zu staunen wäre. Das unübersetzbare Wort Ui, kaum ein Wort, eher eine altertümliche Interjektion, verlangt selber Kindheit. Gebrauchen kann es einzig, wem das erwachsene Leben noch nicht die Hoffnung ausgetrieben hat, im nächsten Augenblick könne das noch nie Dagewesene eintreten, auf das wir, wenn wir es uns nicht gewaltsam ausreden, immerzu warten. Sie könnten mich freilich fragen, warum ich ein Dialektwort gewählt habe, ob darin nicht ein Mangel an Respekt vor dem Denker und seiner Sache sich bekunde, welche die allerernsteste ist und keinem heimeligen Humor zu versöhnen. Zur Antwort darf ich Ihnen verraten, dass Bloch selbst ein Motto des gleichen Stolze oder wie wir auf Frankfurterisch sagen, Stolze, nicht verschmähte. Eine nun auch ihre 40 Jahre alte Polemik präludierte er mit der ergrierten und im Witz großartig absurden stolzen Frage: Herrsch, was lachest du wie ein Esel? Allerdings berief Bloch sich auf jene Frage in parodistischem Zusammenhang und nicht in festlichem. Doch meine ich, solche Unterschiede wiegen uns nicht zu schwer, und er wird es wohl verstehen, wenn ich etwas aus einer Sprachschicht aussuche, die wir gemein haben. Ludwigshafener und Frankfurter Dialekt sind nicht so gar weit auseinander, zumal in einem sich selbst ironisierenden Unterton des Terre-à-Terre, während allerdings dem Pfälzischen, wie es der Weingegend ansteht, ein hochtönendes, berauschtes beigemischt ist, das die Frankfurter Nüchternheit so nicht duldet. Was jedoch vielleicht Tiefe dazu berechtigt, an Bloch erst einmal im Dialekt zu denken, ist, dass die weit ausgreifende Hyperbel seiner Spekulation in heilsamem Kontrast zu aller Idealistischen sich sättigt mit der Wärme der nächsten Nähe. Diese Wärme durchflutet auch den Dialekt. Ihre Energie ist eins mit der Liebe zum Fernsten. Einmal habe ich mit Bezug auf Schubert von Dialekt ohne Erde geredet. Ich dächte, Bloch, der Grundmusikalische, der vor 50 Jahren eine Philosophie der Musik schrieb, hat allen Anspruch auf dieselbe Charakteristik. Er soll sie als meinen Glückwunsch empfangen. Nun, meine Damen und Herren, zur Sache. In mein Exemplar der ersten Ausgabe des Geistes der Utopie hatte ich keine Jahreszahl geschrieben. Doch muss ich es 1921 gelesen haben. Im Frühjahr jenes Jahres lernte ich, Abiturient, die Theorie des Romans von Lukács kennen und erfuhr, dass Bloch diesem nahestand. Ich stürzte mich auf das Buch bis zum Erscheinen des Prinzips Hoffnung, Blochs Chef-d'œuvre. Tatsächlich ist das Kapitel über den komischen Helden Don Quixote im Ansatz der Romantheorie überaus verwandt, wenngleich der Exkurs zur Theorie des Dramas davon sich abgrenzt. Der Unterschied zwischen dem Helden als dem Blutenden und dem Vollendeten, den Bloch macht, ist bereits der zwischen expressionistischer und klassizistischer Haltung. Er hat in sich wandelnden Kategorien und an sich wandelnden Gegenständen das Bereich der beiden miteinander Verbundenen bis ins hohe Alter artikuliert. Doch war das nicht die wesentliche Differenz zwischen ihnen, auf die meine frühe Erfahrung ansprach. Der dunkelbraune, auf dickem Papier gedruckte, über 400 Seiten lange Band versprach etwas von dem, was man von mittelalterlichen Büchern sich erhofft und was ich als Kind zu Hause noch an dem schweinsledernen Heldenschatz verspürte, einem verspäteten Zauberbuch des 18. Jahrhunderts voll abstruser Anweisungen, an deren manche ich mich heute noch besinne. Der Geist der Utopie sah aus, als wäre er von des Nostradamus eigener Hand geschrieben. Auch der Name Bloch hatte diese Aura, dunkel wie ein Tor, gedämpft dröhnend wie ein Posaunenstoß, weckte er eine Erwartung des Ungeheuren, die mir rasch genug die Philosophie, mit der ich studierend bekannt wurde, als Schal und unterhalb ihres eigenen Begriffs verdächtig machte. Als ich 7 Jahre danach Bloch traf, fand ich in seiner Stimme denselben Ton. Zur ketzerischen Verheißung mochten auch despektierliche Äußerungen Blochs über den damals als Psychologen der Weltanschauungen hoch angesehenen Karl Jaspers beitragen, die mir ganz früh hinterbracht wurden. Ich hatte, so dumpf wie ein 17-Jähriger solche Phänomene wahrnimmt, das Gefühl, hier sei die Philosophie dem Fluch des Offiziellen entronnen. Auch wohin, ahnte ich, in ein Inneres, das nicht wie idyllische Innerlichkeit in sich beharrt und sich setzt, sondern durch das hindurch die denkende Hand geleitet zu einer Fülle von Gehalt, den weder das äußere Leben gewährt, nach Blochs Lehre immer weniger als es sein könnte, noch die traditionelle Philosophie, die als Intentio obliqua, als Wendung zum erkennenden Subjekt weg zu der zu erkennenden Sache, vor eben dem Inhalt sich zurückzieht, den der Adept sich erwartet. Es war eine Philosophie, die vor der avancierten Literatur nicht sich zu schämen hatte, nicht abgerichtet zur abscheulichen Resignation der Methode. Begriffe wie Abfahrt nach innen, auf der schmalen Grenzscheide von magischer Formel und Theorem, zeugten dafür. Sollte nach der platonischen Lehre Philosophie im Staunen, wörtlich im Sich-Wundern entspringen und, so folgerte man unwillkürlich, durch ihren Verlauf jenes Staunen beschwichtigen, so erhob der blochische Band ein Foliant in quarto, Einspruch gegen den zur Selbstverständlichkeit gefrorenen Widersinn, dass Philosophie wichtigtuerisch um das betrügt, was sie soll. Die Blochs begann nicht bloß mit dem Staunen, sondern mündete ihrer Intention nach ins Erstaunliche. Mystisch und im doppelten Sinn hochfahrend wollte sie das Zeremonial geistiger Disziplin abschaffen, das sie um ihren Zweck bringt. Brüderlich gesellte sie sich dem Kühnsten der gleichzeitigen Kunst, hätte am liebsten es transzendiert, indem sie es durch denkende Reflexion weitertrieb. Das Buch, Blochs erstes und alles spätere Tragendes, dünkte mir eine einzige Revolte gegen die Versagung, die im Denken bis in seinen pur formalen Charakter hinein sich verlängert. Dies Motiv, allem theoretischen Inhalt vorausgehend, habe ich mir so sehr zugeeignet, dass ich meine, nie etwas geschrieben zu haben, was seine nicht latent oder offen gedächte. Das Spezifische der Blochischen Philosophie war schon im Utopiebuch, trotz seines bunten Reichtums, eher im Gestus zu suchen als im einzelnen Gedanken, nicht ausgenommen, worum alles bei ihm sich ordnet, die Perspektive des messianischen Endes der Geschichte, des Durchbruchs zur Transzendenz. Lukács übrigens, zu jenen Zeiten mit der metaphysischen Interpretation Dostojewskis befasst, hatte das Motiv mit ihm gemein. Der Vorrang der Geste aber rührt her vom Gehalt. Mit dem Begriff der Gestalt der unkonstruierbaren Frage hat Bloch das, was allein wert wäre, gedacht zu werden, der Vermessenheit kontrastiert, denken könne von sich aus seinen Namen nennen. Eher traute er das noch der Musik zu. Umso schwieriger ist es darum, konkret anzugeben, was der Erfahrung seines Werks ihre Gewalt verlieh, wodurch er nach seiner Sprache betroffen machte. Helfen mag einen kurzen Abschnitt aus dem alten Utopiebuch dem eines anderen Autors zu vergleichen, mit dem er thematisch sich berührt. Einzig im Vergleichbaren konstituiert sich das Unvergleichliche, so sehr auch Absicht und geistige Verhaltensweise Blochs vom ersten Tag an der gemäßigten Umständlichkeit sich entgegengesetzt wusste, deren vor dem Ersten Weltkrieg jeder sich befleißigte, gleichsam um sich akademisch zu entschuldigen, der philosophisch auf Inhaltliches sich einließ. Aber Georg Simmel, den Bloch wie die meisten berühmten Philosophen seiner Jugend gut kannte, hat doch als erster bei allem psychologischen Idealismus jene Rückwendung der Philosophie auf konkrete Gegenstände vollzogen, die kanonisch blieb für jeden, dem das Klappern von Erkenntniskritik oder Geistesgeschichte nicht behagte. Reagierten wir einst besonders heftig gegen Simmel, so nur darum, weil er uns, womit er uns lockte, doch wieder vorenthielt. Geistreich auf heute arg verblichene Weise überspann seine Attitüde ihre piekfeinen Objekte mit schlichten Kategorien oder schloss recht allgemeine Reflexionen an, ohne je so ungedeckt in die Sache sich zu verlieren, wie es verlangt ist, wenn Erkenntnis mehr sein soll als der selbstgenügsame Leerlauf ihrer prästabilierten Apparatur. Von Simmel steht ein Essay, Der Henkel, in einem Buch, das den ärgerlich einverstandenen Titel Philosophische Kultur trägt. Das Utopiebuch eröffnen ein paar Seiten, ein alter Krug. Sie gelten freilich einem Krug ohne Henkel, einem, der nicht so umgänglich mit der Gebrauchswelt kommuniziert, wie es Simmel zu Betrachtungen ermutigt. Dieser geht nach alter Weise aus von einer Kernthese, dass jedes Kunstwerk, ich zitiere aus Simmel, gleichzeitig in zwei Welten stehe, während das Wirklichkeitsmoment in dem reinen Kunstwerk völlig indifferent, sozusagen verzehrt ist, erhebt es Forderungsrechte an die Vase, mit der hantiert wird, die gefüllt und geleert hin und her gereicht und gestellt wird. Diese Doppelstellung der Vase nun ist es, die sich in ihrem Henkel am entschiedensten ausspricht. Zitat aus Simmel zu Ende. So unbestreitbar die Doppelfunktion des Henkels, so trivial zugleich ihre Entdeckung. Simmel kommt es nicht bei, dass die Momente der Empirie, die das Kunstwerk notwendig ergreift, um überhaupt sich in sich konstituieren zu können, nicht einfach untergehen, sondern bis in sein Sublimes hinein sich erhalten, und dass die Kunstwerke wesentlich in der Spannung zu ihnen leben. Er erkennt sie nicht als in sich durch die aufgehobene Empirie vermittelt. Die Vermittlung, über die er meditiert, bleibt ihnen so äußerlich wie nun einmal der Henkel der Vase. Dem entspricht seine konventionelle Ansicht vom fraglosen in sich Ruhen der Kunstwerke. Sie werden vorweg zu Gegenständen betrachtenden Genusses neutralisiert. Ich lese wiederum aus Simmel. Aus den Anschauungen der Wirklichkeit, aus denen das Kunstwerk freilich seinen Inhalt bezieht, baut es ein souveränes Reich, und während die Leinwand und der Farbenauftrag auf ihr Stücke der Wirklichkeit sind, führt das Kunstwerk, das durch sie dargestellt wird, seine Existenz in einem ideellen Raum, der sich mit dem Realen so wenig berührt, wie sich Töne mit Gerüchen berühren können. Zitat Ende. So wahr es ist, dass die Kunstwerke dem angehören, was Simmel ideellen Raum nennt, so wahr ist es, dass diese nur in einer Dialektik zum Realen besteht. Allein, dass Simmel das Wort Raum der außerästhetischen Realität entlehnen muss, bezeugt das. Die undialektische These, eine von statischer Allgemeinheit, gestattet ihm allerhand Philosopheme, die weder als Gedanke recht driftig sind, noch dem Gegenstand Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ästhetik wird zum Ästhetisieren, zum Beleg wieder aus Simmel. Denn es handelt sich gerade darum, dass die Nützlichkeit und die Schönheit als zwei einander fremde Forderungen an den Henkel herantreten, jene von der Welt, diese vom Formganzen der Vase her, und dass nun gleichsam eine Schönheit höherer Ordnung beide übergreift und ihren Dualismus in letzter Instanz als eine nicht weiter beschreibliche Einheit offenbart. Zitat Ende. Diese Art Allgemeinheit schreckt, da sie schon einmal nicht weiter beschreiblich sein soll, nicht zurück vor Weisheiten eines Typus, den Simmel selbst ohne Scheu mit dem Begriff der Lebenskunst etikettiert. Wiederum Zitat. Vielleicht formuliert dies den Lebensreichtum der Menschen und der Dinge. Denn diese ruht doch in der Vielfachheit ihres Zueinandergehörens, in der Gleichzeitigkeit des Drinnen und Draußen, in der Bindung und Verschmelzung nach der einen Seite, die doch zugleich Lösung ist, weil ihr die Bindung und Verschmelzung nach einer anderen Seite gegenübersteht. Zitat Ende. Ob die Haltung dessen, der beim Tee respektvoll lauschenden, derart unverbindlichen Esprit offeriert, der Pedanterie des Katheders überlegen ist, darüber lässt sich streiten. An dieser, dem Korrelat des Sammlerfeinsinns, fehlt es ihm übrigens keineswegs. Er urteilt über Vasen so kategorisch von oben herab, wie nur je ein Professor nach seinen unveräußerlichen Gesetzen des Schönen. Wieder Zitat. Den entschieden hässlichen Eindruck dieser Stücke bewirkt weder eine unmittelbare Sünde gegen die Anschaulichkeit noch eine gegen die Praxis. Denn warum sollte ein Gefäß nicht nach mehreren Seiten gekippt werden? Zitat Ende. Oder er postuliert, abermals Zitat, dass Henkel und Schnabel einander anschaulich als Endpunkte des Gefäßdurchmessers korrespondieren und ein gewisses Gleichgewicht halten müssen. Zitat Ende. Unbekümmert um die Möglichkeit, es vermöchte die Konstruktion einer Form oder sogar die Rücksicht auf Zweckmäßigkeit anderer Anordnungen hervorzubringen, als derlei symmetrische. Dem Geschmack der obersten Erhebung solcher Ästhetik ist die Geschmacklosigkeit immanent, die auch von Hausgräueln nicht aus ihrer reifen Contenance gebracht wird. Wieder Zitat. Solches Intervall zwischen Vase und Henkel pointiert sich stärker in der häufigen Form, dass der Henkel als Schlange, Eidechse, Drache gestaltet ist. Zitat Ende. Erstaunliche Ansätze eines Programms neuer Sachlichkeit, welche die Arbeit Simmels dort enthält, wo sie die sogenannte ästhetische Wirkung durch mangelnde Zweckmäßigkeit beeinträchtigt sieht, werden dadurch entwertet. Die Fehlleistungen entspringen darin, dass das Bedürfnis philosophischer Entäußerung des Verschwindens im Objekt sich verzerrt zur prompten Fähigkeit und Bereitschaft, über alles und jedes zu philosophieren. Das dürftige Skelett invarianter Grundbegriffe wie Form und Leben und die Blindheit für das am Phänomen, was Philosophie erst einzuholen hätte, entsprechen sich dabei. Nur die unnachgiebige theoretische Kraft in sich reich ausgebildeter Philosophie ist fähig zu jener Nachgiebigkeit den Objekten gegenüber, welche diese dechiffrierte. An ihre Stelle tritt bei Simmel Bildung. Sie nimmt mit dem Vorrat approbierter Güter vorlieb, den der Geist gleich wie in einem Fayencenschrank anhortet. Im Essay über den Henkel ist nur von wohlgefälligen Objets d'art die Rede, nichts Vorweltliches wird der wählerischen Aufmerksamkeit gewürdigt. Simmels Philosophie bedient sich, wie Brecht allem Feinsinn gegenüber es zu nennen pflegte, des Silbergriffels, die Fieber des Gedankens kapituliert vorm Kunstgewerbe. Wohl entgeht dem Klugen nicht, dass die Imago der Vase etwas mit dem Menschen zu tun hat, aber es bleibt beim Einfall des Vergleichs. Er hütet sich durch die Versenkung ins Inkommensurable des Objekts zu entdecken, was dem Menschen an ihm selber verborgen wäre und was er vom Objekt ohnehin schon weiß. Der blochische Text aber steht unter dem Obertitel »Die Selbstbegegnung«. Vom Simmelschen unterscheidet er sich prima vista durchs Tempo. Kein Gedanke wird exponiert oder in besinnlichen Ausführungen abgewandelt. Wie unterm Zwang der neuen Musik seit Schönberg auch ältere, weit schneller muss gespielt werden, um das spekulative Ohr nicht durch Verweilen beim Selbstverständlichen zu beleidigen, so hat Ernst Blochs spekulativer Kopf es eilig. Die zwei Seiten lassen sich keine Zeit. Atemlos bewegen sie sich zwischen den extremen Schildern der Beschreibung eines Kruges, eines Besonderen, und der abenteuerlichen Spekulation, vielmehr deren unausdrücklicher Gewalt. Bloch nennt den Weg seines ungesättigten Blicks. Und nun zitiere ich aus Blochs Geist der Utopie. Auch hier fühlt man sich in einen langen, sonnenbeschienenen Gang mit einer Tür am Ende hineinzusehen. Zitat Ende. Das Tempo ist mehr als bloß Medium subjektiv erregten Vortrags. Seine Heftigkeit ist die des Auszudrückenden, jenes Durchbruchs, der offen oder latent das Thema jeden Satzes bildet, den Bloch je geschrieben hat und den er durch die Figur der Rede beschwören möchte. Vergleichbar wäre dies Tempo dem expressionistischen Verkürzenden. Philosophisch notiert es eine veränderte Stellung zum Objekt. Nicht länger kann es ruhig, gelassen betrachtet werden. Es wird wie im emanzipierten Film mit bewegter Kamera gedacht. Die bürgerliche Ordnung der Erfahrungen mit scheinbar fester Distanz zwischen dem Betrachteten und dem Betrachter ist für die Innervationen solcher Philosophie dahin, mitten im Ersten Krieg. Erschütterung im Verhältnis des Subjekts zu dem, was es sagen will, verändert die Idee von Wahrheit selber. Dadurch wird die Darstellung in der Philosophie außer der Nietzsches, längst akademisch stillgestellt, zum ersten Mal wieder wesentlich für die Sache. Hatte Hegel den Begriff der Vermittlung, der Ansicht entrissen, sie sei ein Mittleres zwischen Verschiedenem und sie ins Inwendige der Sachverhalte verlagert, die unterm saugenden Blick des Arguments lebendig und zu ihrem eigenen Anderen werden, so hat Bloch diese Struktur des Gedankens erstmals in die literarische Form der Philosophie umgesetzt. Nichts provoziert bis heute so sehr die Wut aller mittleren Intellektuellen auf ihn wie die Verschiebung der Perspektive und des Tempos ins Wie des Gedachten. Das Postulat seines Tempos ist eins mit dem von Dichte. Der philosophische Betrieb hat nicht Vermögen und Kraft aufgebracht, der gleichwohl als unabweislich gespürten Forderung zu genügen. Deshalb wird sie von der Rancune als unwissenschaftlich angeschwärzt. Die Lebensbedingungen, unter denen der junge Bloch philosophierte, waren von den Simmelschen gar nicht so weit weg. Es geht nicht zu wie bei armen Leuten. Ich zitiere: Die Wand ist grün, der Spiegel golden, das Fenster schwarz, die Lampe brennt hell. Zitat Ende. Und der Krug, den Bloch schildert, ist, und wieder zitiere ich, nicht nur einfach warm oder gar so fraglos schön wie die anderen edlen alten Dinge. Zitat Ende. Er wird deren viele besessen haben, vielleicht ein Sammler wie Benjamin. Aber denkend verhält er zum Gesammelten schon nicht sich wie zu Besitz, eher wie ein Allegoriker zu den ihn umgebenden, ihm beredten Emblemen oder gar wie ein Mystiker zu den Handschriften, die er manisch fortschleppt, damit sie ihm sich enträtseln. Die veränderte Erfahrung bescheidet sich nicht mehr mit der herkömmlichen von der ästhetischen Form, die man verphilosophierte. Hegelisch reißt Blochs Erfahrung den Inhalt in sich hinein. Schön sind ihm nicht länger die Maßverhältnisse seines Kruges, sondern was als dessen Werden und Geschichte in ihm sich aufgespeichert hat, was darin verschwand und was der Blick des Denkenden so zart wie aggressiv zum Leben erweckt. Der Krug, den er meint, ist, so sagt er, kein kostbares antikes Exemplar. Er ist, sagt er weiter, nicht glänzend erhalten, enghalsig, bewusst modelliert, mit vielen Rillen, schön frisiertem Kopf auf dem Hals und einem Wappen auf dem Bauch. Zitat Ende. Kaum wird fehlgehen, wer aus Blochs Abneigung gegen Kunstwerke, die im Bann des Feinsinns aufhören, es zu sein, Polemik gegen Simmel heraushört. Ich zitiere: Doch wer ihn, den Krug, liebt, der erkennt, wie oberflächlich die kostbaren Krüge sind, und er zieht das braune, ungeschlachte Gerät, fast ohne Hals, mit wildem Männergesicht und einem bedeutenden, schneckenartigen, sonnenhaften Zeichen auf der Wölbung diesen Brüdern vor. Zitat Ende. Das blochische Tempo, das ist auch Ungeduld mit der Kultur, die aufschiebt und verhindert, was jetzt und hier sein sollte. Ihm ist das halb barbarische Stück Liebe und Krutstoffliches wie der wilde Mann, der mehr vom Geheimnis, dem Geheimnis gegen den Tod, verkörpert als alle gelungene Immanenz. Man kann am Parti pris des Philosophen drastisch sich vergegenwärtigen, wie identische Motive in der geschichtlichen Bewegung konträre Funktion und Bedeutung anzunehmen vermögen. In seiner Liebe zu dem ungeschlachten Ding verschmäht Bloch nicht Formulierungen wie die von guter, bodenständiger Handarbeit. Die Sympathie mit dem Bäuerlichen, der blochische Archaismus, passt zu dem der radikalen Expressionisten, die im Blauen Reiter bayerische Bauernkunst reproduzierten. Abgesagt wird dem mittleren, geformten Wesen um eines absoluten, dem Subjekt nicht länger unversöhnten Willen, äußerstes Gegenteil dessen, was aus derlei Archaismus in der Blut- und Bodenideologie wurde. Das Uralte, Urvergessene spricht dieser Intention vom noch nicht Gewesenen, erst Herzustellenden, das von der Ordnung der Kultur verstellt wird, die über das Unvollkommene und mit seiner Unvollkommenheit fragende Gebilde billig triumphierte. Der alte Krug, schließt Bloch, hat nichts Künstlerisches an sich, aber mindestens so müsste ein Kunstwerk aussehen, um eines zu sein. Zitat Ende. Eine Dimension wird aufgestoßen, die der Philosophie seit dem Überschwang ihrer spekulativen Tage tabu war und die sie dem Apokryphen eingeräumt hatte, bis hinab zu jenem Rudolf Steiner, von dem das Utopiebuch nicht ohne ironischen Respekt redet. Das Desperate, welches das spekulative Element annimmt, sobald es aus der Dialektik herausfällt, tönt in Blochs Musik als die sich übertreibende Leidenschaft zur Möglichkeit, die inmitten des Wirklichen als unmöglich unterliegt. Wie jeder menschenwürdige Gedanke gedeiht der Blochische am Rand des Misslingens, hart an der Sympathie fürs Okkulte. Sie ist gebrochen nur dadurch, dass von der Zeit, ich zitiere, da noch der Schlappohr und der feurige Mann auf den abendlichen Feldern der rheinfränkischen Gegend gesehen worden sein sollen, Zitat Ende, mit der Sehnsucht nach einem unwiederbringlich Vergangenen so im Ernst nicht zu Ersehnenden gesprochen wird. Die blochische neue Dimension ist doch nicht die arge alte vierte. Simmel hatte seine Vase im Tertium Comparationis des abstrakten Begriffs mit dem Menschenwesen verglichen, von dem da gefordert sei, Zitat aus Simmel, seine Rolle in der organischen Geschlossenheit des einen Kreises zu bewahren, indem es zugleich den Zweck jener weiteren Einheit dienstbar wird und durch solche Dienstbarkeit den engeren Kreis in den umgebenden einordnen hilft. Zitat aus Simmel zu Ende. Wald- und Wiesenmetaphysik dieses Typus ist bei Bloch verbrannt. Mensch und Krug gleichen sich nicht in ihrer dünnen Doppelzugehörigkeit zur Welt ästhetischer Autonomie und praktischer Zweckmäßigkeit. Der Krug Blochs bin ich selber, wörtlich und unmittelbar, dumpfes Muster dessen, was ich werden könnte und nicht sein darf. Zitat